Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge mittlerweile vom Klabautercast, dem Podcast rund um das Thema World of Tanks. Ganz herzlich begrüßen möchte ich heute Abend wieder Storyteller Olli Hake. Hi, grüß dich. Ja, hallo, guten Abend. Und als besonderen Gast haben wir heute den Tommy zu Gast und das ist der Admin oder Betreiber der World of Warships Facebook-Gruppe. Ich hoffe, ich liege da genau richtig. Erstmal grüß dich. Ja, Hallöchen. Ja, liegst fast richtig. Also ich bin der Mitbetreiber von der Seite. Alles klar, da kommen wir gleich nochmal ganz genau vor in der Vorstellung. So, kommen wir heute mal zum Überblick über die heutige Folge. Also, wir haben natürlich gleich einmal die Vorstellung von Tommy und der World of Warships Gruppe. Dann natürlich ganz großes, heißes Thema, der Launch von World of Warships. Ja, top oder flop, das ist die Frage. Dann als nächstes Thema die gewerteten Gefechte, die in der Live-Version jetzt natürlich mit drin sind. Dann haben wir uns noch einen Punkt ausgesucht. Die italienische Flotte geistert ja momentan auch so ein bisschen durch die Community. Und natürlich auch wieder das Schiff der Woche, auf das wir dann nachher zu sprechen kommen. Ja, dann einmal ganz kurz zu dir, Tommy. Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? Und erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was über die World of Warships Facebook-Gruppe. Ja, natürlich, gerne. Ja, wie gesagt, ich bin Tommy, bin hier Admin mit von der Seite. Wir sind da insgesamt 3 Admins. Der Gründer, das ist der Bertolt Recht, der hat damals die Seite 2013 gegründet. Ja, und da ist natürlich schleppend vorangegangen, aber jetzt seid ihr Open Beta und ja, läuft die Seite natürlich richtig gut an. Ja. 2013, da wart ihr aber extrem früh mit dabei. Ja, es ist, als er das gelesen hat und hat er die Seite sofort eröffnet. Er macht sowas gerne. Wir haben ja auch noch andere Seiten, was Spieleseiten betrifft. Ja, und das ist natürlich unsere Hauptseite mit 2300 Mitgliedern und Tendenz steigend nach oben. Sehr cool. Ja. Ich sollte vielleicht noch kurz erwähnen, der korrekte Name, falls ihr es nämlich danach sucht, ist nämlich World of Warships Germany. Da habe ich auch gerade die Seite geöffnet. Ich bin da auch seit einiger Zeit Mitglied. Ja, und was soll ich sagen? Also gibt da schon durchaus muntere Diskussionen. Ich glaube, da habt ihr manchmal alle Hände voll zu tun. Oh ja, das stimmt. Also wir haben wirklich viel zu tun und seit ich dabei bin und ich mache auch, suche halt auch immer viele Sponsoren für die Seite, weil wir wollen ja auch was für die Community tun. Das heißt, nicht nur einfach die Seite da sein und gucken, dass die Leute schreiben. Nee, also wir wollen auch direkt immer schöne Sachen anbieten. Zum Beispiel jetzt haben wir einen Hauptsponsor, das ist Alpha Shirt. Da haben wir T-Shirts gesponsert, schöne Mauspads noch und haben auch noch andere Sponsoren. Vor kurzem haben wir halt von Revell schön was verlost. Schiffchen ist sehr schön angekommen. Und ja, also ich sage mal, die Seite soll bekannt werden und ich sage mal, von nichts kommt nichts. Und dieses Sponsoring, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, und die Leute können natürlich da auch gerne Fragen stellen. Wir versuchen die natürlich so weitgehend zu beantworten, was das Schiffspiel betrifft. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr umfangreich, die Seite. Das ist wirklich sehr interessant. Ihr streamt auch sogar auch, also live aus World of Warships und dabei, glaube ich, finden die Verlosungen statt, ne? Wie regelmäßig macht ihr das? Also das Livestream, ja gut, ich sag mal, das geht ein bisschen schleppender an, weil das Livestream, das mache ich. Und wir haben auch noch andere Livestreamer, aber den Hauptstream für World of Germany, den mache ich halt. Und ja, das ist halt immer abhängig, habe ich mal Bock oder habe ich nicht, aber ich sag mal, die Verlosungen, die werden direkt immer auf dem Livestream mit einem schönen Gewinnspiel, weil wir machen das ja nicht so einfach, wir sagen nicht so, hier hast du das Schiffchen oder sonst irgendwas, wir machen da schon richtig Interessantes, weil es gibt über den Internet so eine Netzseite, so eine schöne Seite, wo man Schiffe live finden kann, also Tanker, Kriegsschiffe und so weiter. Und da stellen wir halt immer Fragen und die Leute müssen die Schiffe suchen. Ah, okay. Und werden die Leute auch dann immer fündig oder haben sich schon mal irgendwann mal die Zähne ausgebissen? Ja, vor kurzem, also das war ein leichtes Durcheinander. Die haben sich da schon ein bisschen die Zähne ausgebissen, aber es war wirklich sehr interessant und es hat euch mächtig Spaß gemacht. Und ja, die nächste Verlosung wird natürlich wieder so in der Art stattfinden und ja, das macht wirklich Spaß, muss ich schon sagen. Na, ich finde sowieso immer gut, also Livestream und dann halt mit so ein bisschen ein paar Giveaways und so weiter, dann hat man ja auch so ein bisschen einen kleinen Entertainment-Faktor mit da drin, das gehört ja auch mit dazu. Und ich kenne das selber, dann wurde gesagt, es halt, ja, wie ich Zeit und Lust habe, halt manchmal ist man, wenn man nicht gut drauf ist, dann braucht man meistens auch nicht streamen. Erstmal spielt man nicht so gut und man unterhält die Leute ja auch nicht. Also das kann ich da schon vollstens nachvollziehen. Und ne, ihr habt am 3.10. habt da eine große Verlosung, also T-Shirt und Mauspad, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja, genau. Das ist ja, wie gesagt, AlphaJet unser Hauptsponsor jetzt. Und da werden wir natürlich noch mehrere Verlosungen haben. Ach, wir haben auch eine Fahrschule, die uns was sponsert. Und ach, wir haben noch mehr. Ich habe in Echt eine Verhandlungen. Fahrschule? Ja, genau, eine Fahrschule. Bringen die Die denn das sponsert uns. Schifferfahren bei oder was? Nein, nein. Der wird natürlich dann einen Sachpreis, also der wird jetzt halt, logischerweise jetzt keine Fahrstunden sponsern oder so, aber der hat eine Geldsumme zur Verfügung gestellt und daraus werden wir dann halt das so machen, dass es dann Diplom zu gewinnen gibt, Premium-Tage zu gewinnen gibt und als Hauptpreis wird es dann ein Premium-Schiff geben. Oh, das ist doch Oh, sehr schön. nice. Weißt du schon welches? Ja, also es wird natürlich jetzt nicht jetzt die Atago werden, aber ich könnte es ja verraten, aber es wird die Murmansk werden. Oh, sehr schönes Schiffchen, muss Ja, ich auf jeden sagen. Fall. Nee, das ist doch eine schöne Sache. Ja, und dann habe ich ja mit einem Reisebüro sogar. Also da bin ich gerade am Verhandeln. Es wird keine Reise geben, aber es wird auch sowas in der Art geben, wie jetzt zum Beispiel von der Fahrschule. Cool. Ja. Mensch, du bist ja wahnsinnig umtriebig. Das machst jetzt alles so nebenher und irgendwie ja so aus Spaß an der Freude oder verfolgt ihr irgendwie irgendwie ein ferneres Ziel damit? Ja, also erstmal mache ich das grundsätzlich einfach nur am Spaß, weil ich mir macht sowas Spaß, halt Sponsoren zu suchen, Leute anzuschreiben, vielleicht auch zu telefonieren, einfach drauf zuzugehen und ich mache das nicht für Eigennutz. Ich mache auch nichts irgendwie was in meine Tasche oder so. Bis jetzt habe ich 0,0 davon gehabt. Außer halt, ich habe jetzt gut von den einen habe ich jetzt ein Mauspad geschenkt bekommen. Dafür finde ich natürlich toll. Aber ich mache das für die Community. Ich möchte halt, dass die Community auch was hat. Also nicht nur schreiben, sondern die sollen auch ja, von uns einfach was bekommen. Und das finde ich halt toll. Ne? Und das ist, ja. Und zu Weihnachten wird es auch wieder was geben. Da haben wir auch schon wieder was geplant. Und zu Nikolaus wollen wir auch was eventuell machen. Also das ist schon zukunftsmäßig noch mehr geplant. Und Cool. eventuell ja auch von euch. Ja, also wir haben ja auch schon mal irgendwann mal so ein paar Keys dazu geschossen, die wir so von der Gamescom abgegriffen hatten. Vielleicht habe ich in näherer Zukunft wieder was. Aber es ist alles so nicht spruchreif, aber ich komme dann auf dich zu. Ja, das ist gut. Das freut uns, wie gesagt, umso mehr Sponsoren, umso mehr kriegen. Klar, wir machen natürlich auch für unsere Sponsoren Werbung. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Man kann ja nicht nur verlangen, kriegen und sonstiges. Das geht ja nicht. Also, wir machen immer halt vor 2 Wochen vor der Gewinn, vor der Verlosung machen wir halt immer so ein bisschen Werbung für die, weil das gehört dazu. Man kann nicht nur die Hand aufhalten, man muss auch ein bisschen was tun dafür, finde ich jedenfalls. Und das ist halt meine Auffassung und ich sag mal, denke mal, da liege ich auch richtig so mit. Naja, natürlich, dafür ist es ja auch ein Sponsor, das ist ja auch ganz klar. Nee, also wie gesagt, ich find das auch völlig legitim halt, ne? Wie gesagt, halt, wenn dann der Name vom jeweiligen Sponsor draufsteht halt, und dann gibt es ein kleines Giveaway oder so weiter, kann man das doch wunderbar machen, ist doch auch völlig in Ordnung halt. Ich sag mal, Genau. bei den YouTubern oder Streamern läuft es ja auch nicht anders, wenn die da irgendwelche Logos in ihren Streams oder YouTube-Videos einblenden, ne? Also von daher, deswegen von Olli kriege ich immer Bollos, deswegen ist das Gesicht immer schön mit dem Klabauterkasten mit drin. Und alles geben und nehmen. Nein, Spaß beiseite. Nee, aber ich würde mal sagen, dann kommen wir doch mal wirklich zum ersten Hauptthema heute Oh ja. und befassen uns mal ja mit dem großen Launch. Die Beta-Phase ist vorbei. World of Warships ist live gegangen und ja, da ist dann die Frage, wie hat es die Community wirklich aufgenommen? War es ein Top oder war es ein Flop? Also ich weiß ja, dass BAFT hatte ja eine kleine Umfrage gemacht gehabt. Ja, genau. Letzte Woche Freitag haben wir die gestartet und ich habe heute Morgen die Auswertung gemacht. Das war ganz witzig. Ich habe die Umfrage aufgerufen. Da stand der Counter auf 999 Teilnehmer. Das ist Dachte ja ich, geil. dann wartest du doch mal 5 Minuten. Klick, waren es 1000. Und dann habe ich halt mein PDF exportiert aus dieser Umfrage. Das ist so ein Online-System. SurveyMonkey heißen die. Und dann habe ich mir sozusagen die Werte herausgezogen, weil auch wenn jetzt, sagen wir mal, noch 20 oder 50 Leute hinzukommen, die Erfahrung zeigen, von den Prozentsätzen her ändert sich das irgendwo im Komma-Bereich. Und deswegen ist die Umfrage mit 1000 Usern für die deutsche Warships-Community sogar schon repräsentativ, geschweige denn für die Buff-Community, was Warships angeht, weil man sieht ja so abends zur Primetime auf dem EU-Server spielen ja mal über 30.000 Leute. Und das ist halt aus ganz Europa, natürlich mit einem großen Anteil von Deutschen. Und ich sag mal, wenn fürs Wochenende so eine Umfrage gemacht wird für die Politik, wie würden Sie am nächsten oder welche Partei würden Sie am nächsten Samstag wählen oder Sonntag wählen, wenn Bundestagswahlen wählen, dann werden ja auch nur so um die 1000 Leute befragt, bundesweit. Und das ist dann durchaus repräsentativ. Also von daher, das ist schon ein spannender Querschnitt. Und ja, der Launch ist dabei nicht gut weggekommen. Jetzt für alle Leute, die es noch gar nicht so mitbekommen haben, was da gelaufen ist, denn am 17. September ist World of Warships offiziell released worden und ein Patch 5.0.0 wurde angekündigt. Und das klang natürlich in vieler Leute Ohren, ohoho, wir machen den Sprung von 4.1 irgendwas zu 5.0.0. Da kommt ja richtig was auf uns zu. Ja, und wer davon ausging, der wurde so ein wenig enttäuscht. Denn am 17. gab es halt dreifache XP für den ersten Win des Tages pro Schiff. Das war natürlich sehr nice. Es gab ein wirklich kleines Sonderangebot im Shop, und zwar die Kapitänsfibel, die sich aber maximal für Neueinsteiger eignet, und zwar 7 Tage Premium-Spielzeit plus 4 Hafenstellplätze für knapp 10 Euro. Ja, die Ersparnis lag im Cent-Bereich zu dem normalen Preis. Tja, dann gab es halt einen richtig geilen Cinematic-Trailer. Das muss man Ehre gebührt, weil das können die Wargamings. Ja, aber sonst war da so nicht so viel, außer dass die erste Saison der gewerteten Gefechte gestartet ist, was aber jetzt auch nicht so besonders gewesen ist, denn die gewerteten Gefechte waren ja schon Bestandteil von Patch 4.1.0. Und sind halt nur, also die Saison war da halt nur noch nicht gestartet. Ja. Und jetzt frage ich euch, wart ihr mit dem Launch-Angebot zufrieden? Oh Gott, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es eine mittlere Katastrophe, weil ich habe ja auch einen Clan, logischerweise, weil ich spiele ja auch, ne, das ist ja klar. Erstmal bei uns im Clan, erstmal alle, ja, enttäuscht, sauer, bei uns auf der World of Warship Germany-Seite viele, viele negative Kommentare. Ich sag mal, wenn ein Spiel offiziell wird, sollte auch Angebot sein für die ganze Community, die das spielen. Viele Leute warten, dass sie einen Clan aufmachen können. Ich sag mal, das kann man schon bei vielen Spielen in der Closed Beta sogar schon einen Clan aufmachen. Hier geht es nicht. Finde ich sehr, sehr traurig, weil ich sag mal, was dieses Skript haben die ja eigentlich schon, das bräuchten die nur von World of Tanks übernehmen und einfügen. Aber ich sag mal, für die Gemeinschaft, für die Spielgemeinschaft, auch für mich eingeschlossen, finde ich das sehr, sehr trauriges Ergebnis, was gewesen ist. Ja, Nossi, wie siehst du's? Ja, ich war so ein bisschen gemischt. Ich habe so gedacht, so, wow, jetzt geht's, jetzt kommt's. So, dann kam der Launch und dann war er vorbei. Ne? Und es war wie so ein laues Lüftchen, so vom Gefühl her. Es war, ja, dreimal XP kommen, die hast du jedes zweite Wochenende bei World of Tanks. Interessieren dich nicht wirklich. Gerade weil ich jemand bin, den die auch wirklich nicht interessieren. Weil ich spiele das, worauf ich Bock habe halt und mache das wirklich selten über XP, von XP abhängig. Von daher hat mich das überhaupt nicht berührt. Dann war es so, wo ich so dachte, so, nichts Besonderes im Premium-Shop, also von wegen, dass nochmal die Türpe zurückgekommen ist, wenigstens nur für den Tag oder so weiter, kann ja sein, war leider auch nicht so. Das Angebot, was es im Premium-Laden gab mit den, ja, Hafenstellplätzen da und ja, die Kapitänsfibel, ja, fand ich auch sehr mau und sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also es war nichts, aber auch gar nichts, was eigentlich auf einen Launch hingewiesen hat, bis auf dass sie gesagt hatten, wir machen jetzt einen Launch. Das war alles. So, also von der öffentlichen Wahrnehmung her. Also es war, keine Ahnung, also es wurde ja auch kaum angekündigt halt. Also es war so, ja, es ist halt einfach so vorbeigelaufen halt. Und hätte ich eigentlich auch mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich mal den Advocatus Diaboli spielen, also den Anwalt des Teufels, die Gegenseite. Ja, was habt ihr denn jetzt auch erwartet? Ich meine, wenn ein Spiel rauskommt, dann ist doch das Höchste, was man erwarten kann, dass es stabil läuft, dass keine großen Bugs drin sind. Und dass das Spiel Spaß macht, irgendwie diese Erwartungshaltung, dass da man immer Geschenke bekommt, nur weil ein Spiel startet. Das ist ja so, als wenn das Geburtstagskind an seine Gäste Geschenke verteilt, dieser neumodische Quatsch. Nee, aber der kann ja wenigstens mal eine vernünftige Schwarzwälder Kirschtorte auf den Tisch stellen und nicht irgendwie Omas alte Kekse, die 3 Jahre alt sind. Oder eine Kiste Bier wäre auch nicht schlecht. Zum Bleistift. Nein, also wie gesagt, so irgendwas, wo man das Gefühl hat, es unterscheidet sich mal vom normalen Tag. Und das Gefühl hatte ich halt nicht. Es war einfach wie ein normales Wochenende. Ne, das ist das gewesen, was mich so ein bisschen gestört hat halt. Und vielleicht ist man da auch verwöhnt oder hat auch eine falsche Vorstellungsmeinung davon halt. Aber ich bin immer noch so der Meinung, dass man so denkt, dann lass die Korken doch mal knallen. Jetzt haut doch mal auf die Kacke halt. Ja, mein Gott, ihr bringt ein neues Spiel raus halt, ne, und lasst die Raketen nochmal aufsteigen. Ne, sowas in der Art halt, ne. Und wie gesagt, und das ist, wenn es einfach nur einen Code gibt, keine Ahnung, WoWS Goes Live, ne, dass man das als Code nimmt und dann gibt es da, keine Ahnung, 2 oder 3 Tage Premium für. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist wenigstens mal was. Nur es gab ja gar nichts. Ja, und wenn man mal überlegt, auf der World of Warships Seite steht, feiern wir World of Warships. Also ich unter Feiern verstehe ich halt was anderes. Und wie du schon sagst, also wenn ich mal bei WoT denke, da gibt es sogar mal, das ist nicht immer, aber ab und zu mal einen ganzen Tag durchgehend Zweifacherfahrung. Ich sag mal, sowas in der Art, oder wie du sagst, 1 oder 2 Tage Premium, ich glaube, da wären alle zufrieden gewesen und hätten sich gefreut. Ja, ich weiß nicht, ob es bei 2, 3 Tagen, also ich glaube, mittlerweile, die Community sind ja auch durch das Überangebot an Free-to-Play-Spielen und was da teilweise angeboten oder hinterhergeworfen wird, etwas übersättigt. Aber ich weiß auch, dass das andere Spiele, die jetzt nicht so erfolgreich sind wie die Wargaming-Titel, mal jetzt von Warplanes abgesehen, was ja eher so ein Schattendasein lebt, ist es halt so, dass diese anderen Sachen oder die anderen Publisher auch diese Dinge hinterherwerfen müssen, um überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, während Spiele, die sehr erfolgreich sind, halt eher vorsichtig mit solchen Dingen umgeht. Und man darf auch nicht vergessen, was war denn bei World of Tanks, als die von der Open Beta in den Release überging? Der Kracher, der Hit von Wargaming. Was haben die damals gemacht? Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, das kann ich, nee, also da muss ich streiken, soweit kann ich mich gar nicht mehr zurückentsinnen. Ich glaube, die haben gar nichts gemacht, ne? Also ich weiß nur, das Close-Beta-Ding, das hatte ich dir vorhin noch geschrieben gehabt, weil ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt, deswegen musste ich selber nachforschen. Ne, also wie gesagt, was es jetzt zur Close-Beta gab, das war ja, wie gesagt, dieser Sherman-Panzer. Genau, wie hier auch die Arkansas-Beta von der Close to Open. Zur Open-Beta gab es in World of Tanks auch kein Premium-Fahrzeug als Geschenk für die Open-Beta-Tester. Stattdessen gab es einen Komplett-Wipe allen spielerischen Fortschritts zum Release. Dasselbe übrigens auch in World of Warplanes. Da gab es nämlich auch einen Wipe allen Spielfortschritts zum Release. Das heißt, Warships ist der erste große Titel von Wargaming, wo der Progress im Forschungsbaum nicht genullt wird. Aber das wird halt mal von den Leuten so hingenommen. Ne? Das ist aber auch mit der Zeit. Da muss ich mal kurz mit einhaken, weil das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich meine, Tanks ist jetzt 3 Jahre, 4 Jahre. Also es ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und mittlerweile, man erlebt bei ziemlich vielen Spielen mittlerweile, dass dass dieser Soft-Vibe, in Anführungszeichen, du nochmal einmal Hardware nach der Close-Beta hast und dass es dann eigentlich fast weitergeht. Okay, sei dahingestellt, aber wie gesagt, bei World of Tanks gab es da auch nichts. Ausnahme war, World of Warplanes gab es tatsächlich einen Flieger namens Pegasus, den man bekam. Ich habe auch keine Ahnung, wie gut der oder schlecht ist. Ich habe nur irgendwo mal einen Kommentar gelesen im Forum, was für ein lausiges Ding so ungefähr. Und irgendwie einer hat dann so sinngemäß zurückgeschrieben, geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Naja, also auch da waren die Leute nicht zufrieden mit dem Geschenk. Also ich habe einfach, mein Bauchgefühl sagt mir, dass viele Leute, egal was du ihm bietest, nicht mehr zufrieden sind. Und wenn das Geschenk zu gut ist, wird geschrien, oh, das ist ja jetzt hier, alle werden bevorteilt, es ist ja Win, also nicht, weil sie bezahlt haben, aber sie haben da jetzt so ein Ding bekommen, was halt alle anderen besiegt. Weißt du, ich habe das Gefühl, du kannst eigentlich irgendwie immer noch, was solche Dinge angeht, was falsch machen als Publisher oder als Entwickler. Ja, aber ich sag mal, ja gut, ich sag mal, also ich sag mal, die Leute, es gibt immer welche, die unzufrieden sind, die sagen, was soll ich damit oder so. Aber ich sag mal, es ist eine Aufmerksamkeit und das ist ja genauso wie bei uns, wenn wir was verlosen, es ist eine Aufmerksamkeit. Und ich sag mal, Irgendwas hätten die schon machen können. Ich sag mal, WG kostet das nichts, wenn die da mal eben 3 Tage Premium verschenken oder halt ein kleines Premium-Schiff oder so. Denen kostet das nichts. Die stellen das einfach rein und dann ist gut. Und ich sag mal, das wäre eine Aufmerksamkeit an allen Leuten gewesen und halt auch ein Grund, das wirklich zu nennen, wir feiern World of Warship. So sehe ich halt nicht, dass wir das feiern, weil wir. Ich sehe jetzt auch von der Seite schreiben viele, wie was World of Warship ist schon öffentlich. Also da sieht man doch an, dass es das viele gar nicht mitgekriegt haben. Ja, also was das angeht, da bin ich komplett bei euch. Also ich habe es auch in meinem Kommentar geschrieben. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ching-Der-Sa-Bum und ein bisschen mehr Fanfarenstöße und einfach ein bisschen, wie Nossi es vorhin auch gesagt hat, einfach das Gefühl, dass da jetzt was ein besonderer Tag ist. Und dieses Gefühl hat sich auch bei mir nicht eingestellt. Und da hat Wargaming definitiv eine Möglichkeit, sich bei gerade den Hardcore-Fans, die jetzt seit der Open Beta oder sogar Close Beta oder sogar davor sind, nochmal richtig beliebt zu machen und der ganzen Sache einen guten Start zu geben. Aber ich glaube, das haben die maßlos unterschätzt. Die haben wahrscheinlich gedacht, weil das haben natürlich nicht die Entwickler entschieden, sondern die Marketingleute. Aber die haben gesagt, naja, eigentlich ist ja Open Beta sowieso schon der Release nach heutigen Maßstäben, so wie ihr es vorhin gesagt habt, ne? Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Das war bei anderen Spielen auch so. Das wird den Leuten wahrscheinlich gar nicht so wichtig sein. Und jetzt machen wir das einfach auf Sparflamme. So schätze ich das mal ein. Ja, und dann machen sie sowas und dann kriegen sie plötzlich den Shitstorm, der bläst ihnen sozusagen richtig übel ins Gesicht. Und jetzt stehen sie natürlich mit ihrem nackten Hemd da, geben sie jetzt nach und schieben noch was hinterher. Dann fühlen sich natürlich die ärgsten Kritiker bestätigt und denken sich, alles klar, jedes Mal, wenn wir demnächst jetzt so einen Shitstorm im Forum starten, kriegen wir was umsonst. Also ich glaube, es ist eine vertrackte Situation, aus der Wargaming hoffentlich für die Zukunft lernt, weil richtig gemacht haben sie es auf keinen Fall. Also ich sag mal, sie haben ja noch eine Chance. Also man kann auch sagen, okay, komm, also ich mache das bei mir mal ganz gerne, halt, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, halt, ich meine, ich brauche mich für nichts zu schämen, ne, wenn man irgendeinen Content dann verpennt hat. Einen Fehler macht ja nun mal jeder halt irgendwo und dann sagt man einfach, weißt du was, in 1, 2 Wochen oder so weiter, halt, jetzt, wir wollten, keine Ahnung, die Maschinen liefen jetzt 2 Wochen lang warm und jetzt ist es Zeit, in See zu stechen. Das kannst du ja alles irgendwie dir schön hinlügen. Ne, das ist Ja. ja alles möglich. Das kannst du ja alles machen, das ist überhaupt kein Thema. Oder wenn die deutsche Flotte kommt, überhaupt hätte ich es gar nicht schlimm gefunden, wenn sie einfach mit ihrem offiziellen Release bis zur Einführung der deutschen Flotte gewartet hätten. Was hätte denn dagegen gesprochen? Nur dieses blöde, ja, zum Release wird es nur die japanische und die amerikanische Flotte geben. Irgendwie so ein Statement von Arne Tucker, an das sich sowieso nur noch mein Opa erinnert, wenn überhaupt. Ne? Und wenn sie das jetzt einfach mal so slash ignore gemacht hätten, weil, und jetzt kommen wir mal auf die Umfrageergebnisse zurück. Das, was sich die meisten Leute in unserer Umfrage gewünscht haben, und zwar 81%, waren keine Premium-Zeit oder sowas in der Richtung, sondern die haben sich tatsächlich neue Features für das Spiel gewünscht. Allen voran natürlich neue Schiffe. Aber es wurde auch gewünscht, wie du es gerade gesagt hast, Tommy, Clan-Feature, eine verbesserte Friends-List wurde sich gewünscht, ne? Und solche Dinge halt, ne? Also von daher eigentlich relativ profane Sachen, die die Community gerne gehabt hätte zum Launch. Und das muss ich sagen, da haben sie sich eine Chance vorüberziehen lassen. Einfach noch ein bisschen warten. Im Oktober soll die deutsche Flotte kommen. Das ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, wahrscheinlich eher gegen Ende Oktober, wenn ich das so richtig mal Das habe denke ich mal hören. auch. Und Scheiß auf die 1,5 Monate. Mein Gott, dann haben sie halt Open Beta noch mal 1,5 Monate laufen. Also, und dann mit der deutschen Flotte eine schöne Kracher, vielleicht noch mal ein schönes Startangebot im Shop dazu. Und alle Leute wären mega happy gewesen und hätten Wargaming die virtuellen Füße geküsst. Aber so haben sie ihnen eher auf die Füße was anderes gegeben. Ja, und das finde ich auch, das, was du gerade sagst, ist 1,5 Monate, das wäre keine Zeit gewesen. Das wäre wirklich super gewesen, dann einen richtigen Knaller rauszubringen und dann so. Dann hätte man auch sagen können, wir feiern, aber so trauern wir eher. Ja, was ich so witzig fand, war irgendwo das Announcement, dass dass World of Warships jetzt live geht, ist eigentlich größer gewesen. Ne? Also zu sagen, wir gehen am 17. live, das war eigentlich, das wurde eigentlich fast mehr gefeiert, ja, als der Launch selber halt. Also die, ja, jetzt am 17. geht's live, ne? Das wurde dann überall gepostet, was sich alle gefreut haben. Ja, und dann kam's und ja, nichts passierte im Endeffekt halt. Und das ist dann so dahin, so dass man schipperte halt einfach so weiter dahin, ne? Ohne dass halt irgendein Feuerwerk losging. Und ja, das fand ich, wie gesagt, halt auch ein bisschen schade. Und was halt auch noch schade war, das musste ich ja nochmal sagen, wir haben ja letztes Mal beim letzten Klabautercast, das war ja ein Tag bevor dieses Announcement kam, und wir haben uns ja alle noch schön in die Glaskugel geguckt und so weiter und gesagt, wann dieses Spiel denn endlich mal launchen wird, und wir lagen ja voll daneben. Also ich war ja... Nee, ich lag richtig. Ja, ja. Das war nicht vom Tag her. Ich habe gesagt, eigentlich müsste der Launch noch zwischen jetzt und der Einführung der deutschen Flotte kommen. Und genauso ist es passiert. Das habe ich vergessen. Ich fühle mich hier... Ja, Prophet, und ich kann übers Wasser laufen und so. Ja, ja, genau. Als ich es gehört habe, am nächsten Tag habe ich gefeiert. Jedi Masterhake, ja. Ja, so sieht's mal aus. Nein, das war ja eigentlich, das war eine logische Entscheidung, aber wie es in dem Cast schon damals gesagt haben, man weiß ja nicht, wie sie da das entscheiden, weil das ist so wie beim Fußball, einen Tag sagt der Verein noch, wir stehen treu zu unserem Trainer, den werden wir nicht entlassen, und am nächsten Tag ist er freigestellt. Also von daher, in diesem schnelllebigen Online-Geschäft ist es ja auch so, von daher hatte Nossi ja da auch schon recht zu sagen, was Wargaming mal irgendwann mal gesagt hat, das muss auch nicht jetzt Bestand haben. Nee, deswegen, also wenn sich's marketingtechnisch oder sage ich mal überhaupt vom Ganzen her, dass man da ganz viele Vorzüge von rausziehen kann, ne, dann hätten sie es ja auch später machen können. Und ja, vom Gefühl sehe ich mich da leider so ein bisschen bestätigt. Es wäre vielleicht sogar besser gewesen, den Release vielleicht mit der Einführung der deutschen Flotte zu machen, ne, dass die deutsche Flotte kommt mit rein und bumm, dann geht's online zum Beispiel. Ne? Ja. Oder was ich jetzt auch gehört habe, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da auch auf einem anderen Stand, ist es denn richtig, dass wenn die deutsche Flotte kommt, dass da erstmal nur die Kreuzer kommen sollen? Ich habe das halt nur so auf der Seite bei uns mal so gelesen. Also das weiß niemand so richtig außerhalb von Wargaming. Fakt ist, sie haben bisher nur offiziell den deutschen Kreuzer-Forschungsast vorgestellt, und sie haben bestätigt, dass die Bismarck Tier 8 sein wird. So, daraus kann man jetzt eine Menge herauslesen oder für sich interpretieren. Mein Bauchgefühl sagt mir, und das ist jetzt wieder auch mal der Prophet, dass sie zur Veröffentlichung des deutschen Forschungsbaums einmal die Kreuzer und einmal die Schlachtschiffe haben werden der Deutschen. Aber noch keine Zerstörer und noch keine Fluchtbrücke. Ist mein persönliches Bauchgefühl. Warum habe ich das? Weil sie jetzt in relativ kurzer Zeit doch relativ viele Schiffe rauswerfen mussten oder werfen müssen. Und sie haben halt einen Stab von, Sinne von drei Designern, die dieses Schiff machen. Und die brauchen halt schon auch eine Weile, um diese Schiffe halt so umzusetzen, damit sie auch wirklich gut aussehen. Ne? Und wir haben ja auch einen qualitativen Anspruch. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie ja auch immer gesagt haben, dass sie parallel am russischen Forschungsbaum arbeiten, dass sie den deutschen schon so komplett haben. Also von daher, mein Bauchgefühl sagt mir, Ende Oktober sehen wir die deutschen Kreuzer und die deutschen Schlachtschiffe, und der Rest folgt dann genauso wie bei World of Tanks. Als die Briten eingeführt wurden, waren es auch nicht am Anfang sofort alle. Ja, ich glaube mal, da werden ja, glaube ich, wenn sie das so machen, die Kreuzer und die Schlachtschiffe, glaube ich, da werden ja auch schon das breite Publikum mit zufriedengestellt, denke ich mal. Absolut, die Zahlen sagen ganz klar, ich sehe das auch immer wieder, jeden Tag auf buff.de, die Zugriffszahlen auf die Artikel, der Artillerie-Guide und die Listen zu den Schlachtschiffen und alles, was Schlachtschiff-related ist, also an Artikeln, zieht am allermeisten. Auch die Videos zu den Schlachtschiffen sind die am meisten geklickt werden. Alles andere ist erstmal auf unterferner Liefen. Und dass die Kreuzer halt kommen, das ist ja durch ihre Vorstellung des Forschungsasts, kann man davon ausgehen. Ne? Das freut mich schon, weil ich spiele persönlich sehr, sehr gerne Kreuzer. Ich auch. Sehr schön. eine Sache wollte ich noch mal erzählen, und zwar zu den Werten aus der Umfrage, auch ganz interessant. Ich habe als Initialfrage gestellt, seit wann spielst du überhaupt World of Warships? Und ganze 2% haben gesagt, seit dem offiziellen Spielstart, also seit dem 17. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, finden so viele Neueinsteiger für World of Warships auf buff.de. Also das würde ich jetzt noch nicht als ultra harte Zahl ansehen, dass es halt so wenige gibt von 1000, also 2%. Aber es kann auch, oder ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der zum regulären Release gar nicht so viele neue hinzugekommen sind, weil viele, die sich halt dafür schon interessiert haben, schon im Juni ins Spiel gekommen sind. Die Open Beta wurde aber auch gepusht, das muss man dazu sagen. Die Open Beta hat einen extremen Push erfahren und der Launch halt nicht. Also es war ja alles, wurde ja alles prinzipiell, sage ich mal, besser nicht bewertet, sondern wurde ja mehr Werbung geschaltet, ne, als eigentlich jetzt zum offiziellen Launch. Also gefühlt. Richtig. Also rein ein Gefühl, was man so mitgekriegt hat. Würde ich jetzt auch so unterschreiben, aber ich glaube, sobald die deutschen Schiffe am Start sind, wird zumindest hierzulande, aber ich glaube auch international mehr zur Sache gehen. Ich glaube, dann werden wir nochmal einen Anstieg der Spielerzahlen erleben, vor allem auch viele Rückkehrer, die so gesagt haben, ja, japanische und US-Schiffe, ganz nett, bis Tier 5 habe ich gespielt, aber dann hat mich die Lust verlassen, die kommen dann wegen Bismarck und Co. wieder. Ja, und das, was du auch gerade sagtest, ich denke mal, das wird auch so der Fall sein. Und weil du auch gerade sagtest, da hat uns die Lust verlassen. Ich denke mal, das liegt auch viele daran, weil zurzeit das Angebot einfach für die Community zu wenig ist im Spiel. Und ich denke mal, wenn die da jetzt wirklich mal langsam mal Teamgefechte, so wie es bei WoT gibt und so, einführen, dann wird das Spiel auch für viele, viele weitaus interessanter werden. Oh ja, da schneidest du ein Thema an. Da können wir jetzt mal so langsam so soft zu unserem zweiten Thema überleiten, und zwar die gewerteten Gefechte, weil da muss ich mich mal echt mal beschweren, weil ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, aber als ich wusste, man kann sich nur solo da anmelden, war mir schon klar, wohin die Reise geht. Nossi, ist es dir recht, wenn wir überleiten? Selbstverständlich. Vielleicht noch mal letzte Aussage noch zu der Umfrage. Also grundsätzlich ist es halt so, dass die meisten Leute den Launch nicht so prall fanden. Vor allem unter den ganzen Veteranen, die aus Alpha- und Beta-Test dabei waren, haben halt über 20% gesagt, es war mies. 22%, glaube ich, waren es. Nicht so prall und ganz okay fanden es halt jeweils... um die, was waren es, 28%, ganz okay, haben es 20% gefunden. Und ein Viertel hat gesagt, was, Spielstart, habe ich gar nicht mitbekommen oder wahrgenommen, dass da was passiert ist. Also das ist schon eine ganz heftige Aussage. Ne? Und bei der letzten Frage, was hat dir am Launch gefallen, hat jeder Vierte gesagt, nichts. Da war ich dabei. Ja, weil im Endeffekt ist es ja auch so, es haben ja viele halt auch gesagt, wir haben es gar nicht mitbekommen, und dann ist ja auch klar, dass die sagen nix. Ne, weil, wie gesagt, die Kapitänsfibel ist natürlich, da sagen wir nichts zu. Die Dreifach-EP ist ja schon bezeichnend, dass da über 65% gesagt haben, das hat uns gefallen. Das ist, wie gesagt, das ist ein normales Wochenende. Ne? Ja. Und also das hat für mich keinen Launch-Charakter. Und okay, der Start der ersten Saison der gewerteten Gefechte, ja, komm, da haben jeder sie, Dritte. Ne, da haben sie mal was gemacht, aber das war jeder Dritte, und wie gesagt, jeder Vierte sagte dann schon nix, weil, ja. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil den Entwicklern und dem Spiel wird das halt nicht gerecht, weil das Spiel ist an sich, das habe ich in meinem Fazit auch geschrieben, ist grandios, und die Entwickler haben diesen Shitstorm nicht verdient, weil es sind nicht sie, die diese Entscheidung getroffen haben, sondern die Marketingleute. Das muss man mal ganz klar unterscheiden. Da haben sich keine Entwickler hingesetzt und gesagt, am 17. September machen wir den Launch. Sondern es waren die Marketingstrategen von Wargaming. Man, wie du auch schon sagst, das Spiel ist wirklich, also ich sag mal, von der Grafik her, vom Spielerischen, ist es einfach wirklich der Hammer. Und seit es das Spiel ja Open Beta ist und ich halt auch spiele, liegt bei mir WoT brav, weil das von der Grafik her, vom Spielerischen eigentlich sehr, sehr interessant finde. Ja. Ja, das zum einen, und wie gesagt, zum anderen, ich glaube, ist es auch so, je mehr sich die Leute aufregen, umso mehr zeigt es ja auch, wie viel oder wie sehr den Leuten das Spiel am Herzen liegt. Ne? Wenn es jetzt irgendwie so 0815-Ding wäre, was keine Sau interessiert, dann wäre der Shitstorm gar nicht so groß. Also von daher, es ist eine Menge Liebe da in der relativ großen Community, und diese Liebe darf Wargaming jetzt natürlich nicht verspielen, weil die haben sie sich ja mühsam aufgebaut. Nun gut. Kommen wir zu den gerechten Gefechten. Richtig, genau. Jetzt aber rüber hier. Ja, ich hatte mich total gefreut auf die gewerteten Gefechte, weil ich bin ein Spieler, der sich im PvP gerne kompetitiven Herausforderungen stellt. Und als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich so, yeah, geil, 7-7 im Team, so wie bei World of Tanks. Und scheiße ist, man geht alleine in die Queue und hat keine Ahnung, mit wem man da zusammenspielt. Und ich hatte 3 Gefechte am Stück heute, wo ich mit Leuten zusammengespielt habe. Weiß nicht, die haben sich, glaube ich, in der Telefonzelle, würden die sich sogar verlaufen. Also, bei welchem Level bist du angelangt bis jetzt? Ich bin wieder runtergefallen. Also ich bin auf 18, so habe ich mich mühsam vorgearbeitet. Dann habe ich halt wieder zig Partien am Stück verloren. Wie ich Also es waren natürlich nicht alle totale Idioten in dem Team. Zwei andere haben mit mir geschrieben, lasst uns A und B nehmen. Also es gab A, B und C zu erobern. Ne? Und Stick okay. Together Team. Und was sieht man? Zerstörer fährt dahin, mitten rein. Der eine Kreuzer fährt nach C. Und ein Schlachtschiff tuckert ganz seelenallein in eine andere Richtung weg, obwohl ein Flugzeugträger auf der Gegenseite stand. Aber der ist wirklich komplett in die falsche Richtung gefahren. Das ganz alleine. Gut. Vor allem das mit einem amerikanischen Schlachtschiff, mit dieser scheiß Reichweite auch noch. Da kommt Spaß auf. Richtig. Und ich war der Flugzeugträger und ich sollte den jetzt beschützen. Und mit meinen beiden japanischen Fliegern. Ne? Die Munition ist so schnell verschossen, bis ich wieder zurück war, aufmunitioniert habe und wieder hingeflogen war. Da waren seine Torpedobomber schon wieder dran. Ne? Also wir haben das Schlachtschiff verloren und ich hatte null Chance, den zu verteidigen. Ich hätte mit ihm am Arsch der Welt herumtuckern müssen, um da irgendwas reißen zu können. Dann hätten aber meine Kampfflieger halt auch ewig lange Anflugwege gehabt. Also so eine Bredouille gebracht. Und dann habe ich halt in dem vierten Gefecht den Chat zugespammt. Stick together! Stick together! Keiner geht allein! Und bla bla bla. A plus B, A plus B. Und dann irgendwie so, einer beruhigt dich mal. Ne? Und ich so, nein, ich habe die letzten drei Runden mein Team sich über die komplette Karte verteilen sehen. Und ein anderer schrieb, ja, genau das habe ich auch erlebt und wir haben alle Runden verloren, wo das passiert ist. Super gut. Und in der vierten Partie haben wir dann endlich mal als Team zusammengespielt, sind zusammengeblieben und haben gewonnen. Ich hätte weinen können vor Freude. Suppi, GZ. Also ich habe es geschafft, heute auf Level 13 zu kommen. Aber mit Hängen und Würgen, wie du schon sagst, dann freut man sich, man ist auf Level 15 und dann spielt man weiter und ja, in den nächsten zwei Stunden ist man wieder auf Level 17. Das ist mir jetzt auch schon passiert. Aber ich sage, ich habe heute Glück gehabt, ich habe heute einen Durchmarsch gehabt. Gott sei Dank, es ist wirklich gelaufen und ja, mit der Cleveland macht das halt sehr, sehr viel Spaß, ne? Ja, das ist so eine Geschichte. Also wenn du die guten Leute hast, dann macht das total Laune. Das zeigt dir das Potenzial von diesem Spielprinzip. Aber verdammt nochmal, ich will mit einer Pre-Made-7er-Gruppe da reingehen, mit Leuten, denen ich vertraue, die ich im Teamspeak habe und die ich halt auch verbal ankacken kann, wenn die mit ihren Schlachtschiffen... Das ist ja ganz gemeiner. Genau, wenn die mit ihren Schlachtschiffen irgendwo spazieren fahren oder sowas, okay. Ne? Ja, da haben wir natürlich bei uns auch gewartet im Clan. Wir haben auch gefreut. Juhu, es kommt bald diese Gefechte und wir freuen uns schon, können wir schön im Team fahren. Ja, und dann haben wir irgendwann, glaube ich, einen Tag vorher oder am selben Tag erst dann auf der Seite gesehen, dass es ja doch nicht geht. Also es kam sehr, sehr spät die Information, dass es, ja, wie das ablaufen soll. Ja. Nossi, hast du schon ausprobiert? Ich noch gar nicht, nein. Ich habe die Woche überhaupt keine Zeit gehabt zum Zocken. Und habe noch überhaupt kein Ranked-Match mit daher gespielt. Also ich bin auch schon ganz scharf drauf, muss ich mal sagen. Ich muss mir da ein bisschen Ruhe zu nehmen und dann wirklich mal ein paar am Stück machen. Ja, vor allem, ich finde halt, durch die es ist halt immer so, je weniger Einheiten pro Seite eingesetzt werden, umso mehr kommt es natürlich auf den einzelnen Spieler an. Ich hatte vorgestern, glaube ich, eine Partie mit der Nagato auf der Map Norden. Wir sind auf der Südseite gestartet und ich fuhr nach Westen. In meinem Kielwasser fuhr etwas versetzt der Flugzeugträger. Zusammen war halt noch ein Kreuzer und wir blieben am Anfang auch schön zusammen. Oh ja, und dann hat sich so die Hälfte des Teams da mal so nach Osten verabschiedet und der Kreuzer neben mir wurde versenkt. So, was stand mir auf der anderen Seite? Zwei Schlachtschiffe. Ein Zerstörer, ein Kreuzer und der Flugzeugträger. Also mein Flugzeugträger und ich gegen diese Armada. Das Gute war, mein Flugzeugträgerkommandant, der konnte mit seinen Gegnern umgehen. Der hat mir so die Torpedobomber so weit vom Hals gehalten, dass er den Spread vergrößert hat, wenn sie mich angegriffen haben. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Torpedos ich ausgewichen bin. Es waren 40, 50, die auf mich abgefeuert wurden vom Zerstörer und den Fliegern. Insgesamt einen habe ich mir nur gefangen. Bei der Geschichte habe ich den Zerstörer versenkt und eins der Schlachtschiffe. Und der Rest von meinem Team hat dann halt ein paar Punkte gekappt im Hintergrund, weil wir waren mittlerweile sehr weit im Westen am Kartenrand schon angekommen. Und ich habe die so lange beschäftigt, dass die halt mit dieser Übermacht das Ding dann verloren haben. Wenn du so eine Partie hinter dir hast, dann bist du natürlich 40 wie König. Das, ja, das ist eine schöne Runde gewesen, doch, muss ich schon sagen. Ja, ist ja auch schön, weil wenn das wirklich dann alleine, wenn du die so weit gekitet hast, kann man es ja schon bald nennen. Ne? So ist es, genau. Ja, ja. Ne? Dann verziehst du dich immer weiter zurück und irgendwann sind die ja, man kennt das ja selber, du wirst ja irgendwann so killgeil, ne, dass du sagst, jetzt hau ich den weg, das ist mir scheißegal, ich fahre da jetzt drauf, ne, und dann vergessen die alles um sich herum und im Ende, dadurch schaden sie auch ihrem Team halt, ne, ich meine, wenn dann ein Schlachtschiff auf dich drauf rümmelt und ein Zerstörer noch, dann und dann der andere noch seine Flugzeuge und was der Geier was, ne, und die kriegen dich nicht down. bauen, dann sind drei Schiffe voll beschäftigt. Ja, vier waren es sogar in diesem Fall. Oder vier dann halt. Und der Rest von deinen Jungs geht cappen, zieht die Cap-Points halt, die kriegen dich nicht down. Ja, Map ist verloren. Herzlichen Glückwunsch. Das Geile war, ich glaube, bei einem Zerstörer war das Haar genauso. Der war so frustriert mit seinen Torpedoabwürfen, dass er irgendwann auf 6 Kilometer echt angekommen ist und mir halt einen Fangschuss oder wollte sich in Position für einen Fangschuss bringen. Und dann hatte ich wohlweislich vorher schon auf HE umgeladen, weil ich ihn vorher kurz schon mal gesehen hatte in einer Szene. Und dann war der genau auf exakter Range und habe ich ihm eine Breitseite reingehauen. Und dann wurde er für einen Moment unsichtbar, weil er sich im Nebel befand. Und ich habe einfach blind dann in die vermutete Weg von dem Zerstörer reingeballert und ihn getroffen. Da hat sogar einer aus dem Chat geschrieben, der schon tot war, wahrscheinlich der Kreuzerkommandant, so, well shot, man. Und so hat sich voll gefreut, dass ich den erwischt habe. Und ich saß hier so am Rechner so, yay. Das sind aber Momente, für die man dieses Spiel spielt. Ne? Da kannst du vorher 10 beschissene Gefechte haben, das kann alles Kacke sein. Wenn du so ein Gefecht hast, das macht so viel wieder wett. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe die Nagato schon mal vor ein paar Wochen vorgestellt im Klabauterkast. Ich fahre sie jetzt auch in den gewerteten Gefechten sehr gut. 410 mm gegen jedes andere Schiff, das ist einfach, das haut so rein, egal. Denn du hast einen Gegner, der weiß, wo er hinschießen muss. Ja, du musst auf jeden Fall auf Distanz bleiben und immer schön schräg fahren. Also, wir kommen ja heute noch zum Schiff der Woche. Da haben wir einen großen Angstgegner der Nagato, die New Mexico, die wir ein bisschen näher beleuchten werden. Wenn die New Mexico es richtig anstellt und das Gelände da ist, dann wird es für die Nagato richtig böse. Oh, ja. Ne, wir können aber trotzdem nochmal bei den gewerteten Gefechten bleiben. Also, was ich da ganz interessant finde, ist, ich meine, World of Warships ist ja sowieso schon auf extremes Teamplay ausgelegt. Also, das Spiel selbst in den Zufallsgefechten an sich, selbst da wird ja schon sehr viel Teamplay vorausgesetzt. Das ist natürlich in den Ranked Matches natürlich noch extremst mehr. Ne? Also, da muss man hat ja nur 7 gegen 7. Das heißt also, wenn da einer alleine irgendwo langfährt, wird gespottet, halt, der ist ja weg. Ne? Der wird ja gleich rausgefokust. Das heißt, dann hast du deinem Team schon mal einen Bärendienst erwiesen. Was natürlich im Random nicht so extrem ist, weil da hast du natürlich den Riesenvorteil noch, ja, komm, ne, drauf geschissen halt, dann ist halt einer weniger, hast noch genug Schiffe, kriegst noch weg. Aber, ja, ein 12 ist halt deutlich weniger als ein Siebtel. Richtig, genau. Und man hat es ja auch mal ganz schnell, dass dann gerade im Random hast du auch gern noch mal ein paar AFK-Leute mit bei. Ich weiß es nicht, wie es in den Ranked-Matches ist, ob es da auch welche gibt. Okay, oh, also ja, ist mir auch schon passiert. Zum Kotzen ist das. Siehst du, dann, ich hatte das einmal 2 Stück sogar. Und ja, ich auch einmal 2-mal. Ja, guck mal, und das ist eine Sache halt. Ich meine, wenn du 2 Leute hast, die AFK, dann sind schon 2 Siebtel weg. Ne, das Spiel ist nicht mehr zu gewinnen, nein, außer der Gegner stellt sich so doof an, ne, dass selbst meine Mutter ihn schlagen könnte. Richtig, genau. Und das ist ja eine Sache halt, also das kann auch nicht sein. Da müsste man auch mal gucken, halt, was man da macht. Also ich bin ein Freund für ziemlich harte AFK-Bestrafung, weil ich finde, das ist einfach eine Sauerei. Es ist ja nicht so, dass du hier 10 Minuten auf ein Match wartest, sondern das geht ja eigentlich schon relativ zügig bei Wargaming-Spielen, weil da achten sie ja auch drauf. Ne, das heißt also, du klickst rein und dann bist du ja mehr oder minder fast instant im Match. Plus, minus. Und außer morgens nicht. Also morgens sage ich ganz ehrlich so, ab und zu mache ich ja so um 8 Uhr, fange ich da auch mal an. Und da ist es schon schwierig, eine Gruppe zu finden. Also sehr, sehr schwierig. Also ich habe heute Morgen nach 10 Minuten gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr und warte nicht mehr. Ja, okay, ich sag mal, okay, morgens mag das noch sein, halt, wenn, aber ich sag mal so abends zur Primetime oder sowas, da sollte das ja eigentlich nicht stattfinden. Ab Mittag kannst du sagen, läuft das rund. Also da kommst du ziemlich fix in Gefecht rein. Habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da wirklich ein Freund von halt, ne, dass man dann wirklich sagt, okay, komm, wer zweimal AFK war oder so weiter, kann halt einfach mal einen Tag zugucken. Ne, und weil es einfach unfair ist, ne? Du schadest deinen Mitspielern halt, du versaust auch mit mehr oder minder wirklich deinen Mitspielern das Spiel, weil wenn 2 Leute AFK sind, dann brauchst du ja fast nicht mehr anfangen. Ja, ja. Ist definitiv so, weil 2 Leute auszugleichen, wie gesagt, da muss der Gegner einfach unglaublich schlecht sein oder RNGs sitzt gerade bei dir auf dem Schoß und lässt sich mit dem ersten Treffer irgendwie eine Detonation verursachen oder solche Scherze. Ne? RNGs? Ja, das habe ich ja noch nie gehört, ich schmeiß mich weg. Echt nicht? Nee. Also der RNGesus? RNGesus, oh, um Gottes Willen, das ist a holy cross on my boy. Nee, also das. Nee, also. Das ist ja. Leute, nicht so viel Englisch. Ich bin nicht so. Kurz zu allen, die jetzt fragen, was hat der Olli jetzt gerade erzählt? ARNG ist ja der englische, ist die Abkürzung für Random Number Generator, also den Zufallsgenerator. Ne? Ist das der Begriff? Genau, Und weil RNG mit G ja so ähnlich wie J klingt, haben viele Leute gesagt, RNGesus, also RN-Jesus. Ne? Das heißt, Jesus hält seine Hand darüber und beeinflusst sozusagen die Zahlen. Ne? So kann man es halt sagen, immer ein bisschen in die Okay. Zufallsbeziehung. Daher kommt dieser Spitzname. Und ich habe das auch, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mich auch weggeschmissen, weil es passt so wie Arsch auf Ja, einmal. dann total. Und ich habe das wirklich noch nie gehört. Also ich glaube, das wird mal neuer Leitspruch. Also das ist ja geil. Oh, sehr gut. Ja, anyhow, also Ranked Battles, prinzipiell, man merkt das Potenzial, es macht auch Spaß und vor allem gerade am Anfang kriegt man ja unglaublich viele Signalflaggen in den Rachen gestopft, so würde ich es mal Ja, formulieren. das stimmt. Viele, viele. Ja, du kriegst ja irgendwie auf Rang 22 kriegst du ein Flaggenpaket aus 30 Flaggen. Dann geht's weiter auf Rang 20, kriegst du nochmal ein Flaggenpaket mit 30 Flaggen nochmal hinterher. Warte mal, bei 18 geht's dann weiter, da kriegst du sogar schon 60 Flaggen und Ich solche kann dir auch Sachen. genau sagen, ich bin liegen gerade, habe das liegen gerade vor mir stehen. Ja. Und ich sag mal, ich bin ja, nee, ich bin sogar Level 12 sogar schon. Das Wow. Einzige ist, ab 13 kriegst du ein Flaggenpaket, ab 12 kriegst du nichts und bei 11 kriegst du auch nichts. Erst ab Level 10 wieder und dann brauchst du 5 Sterne. Wow. Aber das ist schon krass. Also pro Stern, also wenn man höher steigt, braucht man erst zwei Gefechte, um zum nächsten Stern zu kommen, dann drei, dann vier, dann fünf. Also es wird schon immer schwieriger. Aber ich habe von einem Kumpel erfahren, also Level 18 ist sozusagen das Tal der Tränen, weil bis dahin kommen dann meistens auch die schlechten Leute, werden entweder mitgezogen oder durch Glück oder was auch immer. Ne? Das heißt, so ab Level 17 wird es wieder besser, weil bis dahin statistisch gesehen mehr Leute kommen, die auch was können, auch im Teamplay und auch spielerisch. Und das heißt, je höher du kommst, umso weniger glücksabhängig wird es. Klar kannst du da auch eine Partie verlieren, aber du hast dann meistens halt nicht mehr so viele Team-Cabins, wie man so schön sagt. Meinst du wirklich, dass es das so ist? Es Aber wurde mir so gesagt, ich weiß nicht, was du ist mit bist den auf Rang Leuten? 12. Was, also ich muss sagen, ich fahre ja 12 und gut, heute hatte ich wie gesagt einen Durchmarsch, das lief wunderbar. Aber ich muss sagen, das letzte Gefecht, was ich hatte, also das Gegnerteam war nicht wirklich der Hit dafür, dass die schon so weit sind. Also ich sehe das nicht so, weil wenn die Leute, wie du schon sagst, da sich da hochsterben oder wie auch immer in diesen Sternchen, dann hast du logischerweise die auf 12 auch irgendwann oder auf 13, da sind die auch da. Und da ist, dann hast du das Gegnerteam, wenn du Pech hast, oder dein eigenes Team mit den Leuten dann halt voll und dann verlierst du natürlich auch. Aber das darf eigentlich nur noch, also das dürfen nicht mehr so viele sein. Klar gibt es natürlich Leute, die vom Glück profitieren und die so hochkommen, aber rein statistisch gesehen dürften die, weil sie ihren Teams vermehrt die Niederlage beibringen, eigentlich nicht mehr so weit kommen. Außer wie gesagt mit Glück oder weil sie zufällig mit sehr starken Leuten zusammenspielen. Ja, weil du musst es doch aber so sehen, wenn ich jetzt da reingehe, ich sag mal als nicht so guter Spieler, gehe da rein, bin vielleicht nach 2 Minuten tot, aber die Runde wird dennoch gewonnen, weil die anderen gut sind. Also steigst Ja, du ja sag ich ja. automatisch auch mit hoch. Und so steigt derjenige natürlich auch immer weiter mit hoch. Ja, aber da muss er, wie gesagt, Glück haben. Also sonst halt, er trägt ja kaum dazu bei. Ne? Aber ich sehe gerade, ab Stufe 10 lohnt sich das Paket natürlich auch wieder. Da liegen 180 Flaggen. Plus Alter Verwalter. 25, plus 25 Feuergenauigkeit des Gegners zu vermindern, diese Tarnung. Das ist auch Gibt noch so, dabei. ja. Ja, das ist schon, also ich habe mich auch echt vollgesungen in den ersten ein, zwei Tagen mit Signalflaggen. Und ich möchte natürlich jetzt auch mehr. Man kriegt ja nicht jedes Mal, wenn man auf diese drankommt, sondern nur beim ersten Mal in der Saison. Naja. Ja, ich werde heute Abend auch noch ein paar Partien spielen. Übrigens nochmal so persönlich gesagt, also ich finde den Nagato sehr geil für gewertete Gefechte wegen der großen Kaliber, muss aber auf Distanz bleiben. Ich kann auch die Miyoko da wärmstens ans Herz legen, ist eine Glaskanone, aber die eine sehr vielseitige, hat eine solide Flak, also für Ranked reicht es echt locker aus, um einen Flugzeugträger zu kontern. Sind ja keine Hakurios und so weiter unterwegs. Super geilen Punch, extrem schnell und die Torpedos nochmal für irgendwelche taktischen Sonderaufgaben oder einen in den. Ich habe eine Tirpitz versenkt aus nächster Distanz mit den Torpedos, war sehr lustig. Okay. Hirio als Flugzeugträger habe ich auch. Ist aber nicht ganz ohne. Also habe ich schon festgestellt, wenn der Gegner auf Jäger ist, dann wird das unter Umständen auch schon mal bitter. Ne? Aber die drei Schiffe super und Cleveland natürlich, klar, die Paradedisziplinen sind gewertete Gefechte, weil die Cleveland ist einfach ein hart zu knackender Gegner mit einer hohen Feuerrate und so weiter und so fort. Ja, da habe ich auch schon schön ein paar Anlagerungs mit rausgenommen. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Man muss ja auch sehen, also gewertete Gefechte sind ja auch nur für die Tiers 6 und 7. Ne? Also da muss man sich dann ja aus dem Tier dann die Schiffe halt raussuchen, die man dann nimmt. Und was ich nochmal sagen wollte, da wart ihr beiden gerade so schön in der Konversation, da wollt ihr nicht zwischengrätschen. Was jetzt zum Beispiel heißt von wegen, dass man in ein hohes Tier kommt, hohe gewertetes Gefecht und so weiter. Zumindest mit 12 und da hast du dann ein ganz schlechtes Gegnerteam gehabt. Das hast du aber auch, sag mal, wenn du jetzt World of Tanks einfach mal Teamgefechte nimmst, dann kommst du da, hast du da einen Bombenclan, ne, die alle wirklich extrem gut sind und putzt die einfach mal weg, weil die haben einen scheiß Tag oder haben eine falsche Entscheidung. Das ist ja auch mal tagesformabhängig. Ich meine, selbst gute Spieler spielen auch mal, auf Deutsch gesagt, einfach mal eine scheiß Runde. Und ich sag mal, wenn sich das natürlich in so einem gewerteten Gefecht, wenn drei Leute dann einfach mal, auf Deutsch gesagt, die Kacke an den Finger haben, dann ist das halt, ja, dann ist es einfach Pech. Ne, und Ja, dann natürlich, gewinnst du klar. so eine Runde und denkst, was sind denn das für Noobs auf Deutsch gesagt halt, ne? Und ne, dabei sind sie es gar nicht, sondern sie haben einfach nur drei Leute haben drei unglückliche Entscheidungen getroffen, sind deswegen rausgenommen worden, zack, die verlieren, werden dann natürlich abgefrühstückt, ne, weil es dann vielleicht nur noch 4 zu 7 steht halt, ne, und dann haben die ja keine Chance mehr, dann hämmerst du die einfach weg, egal wie gut die anderen sind, ne? Und das ist, ich denke mal, das ist dann wirklich, ja, ich sag mal, schon Meckern auf höherem Niveau halt, ne? Dass man dann sagt, Mensch, ich habe mich gewundert, wie schlecht die sind, aber vielleicht sind es wirklich nur, ja, falsche Entscheidung zum falschen Moment gewesen, dann hast du das Schiff verloren, was ja sehr schnell passiert bei World of Warships. Und wenn das zwei Leuten schon passiert, dann steht's halt schon 2 zu 7 halt, ne? Und dann wird die, oder 5 zu 7 halt, dann wird das halt alles schon ein bisschen schwieriger. Ja, also Ja, stimmt. ich kenne das halt auch. Ich halte mich für einen guten Spieler in World of Warships, aber es gibt auch einfach so Tage, da habe ich einfach das falsche Timing. Ne? Da denke ich, alles klar, da kommt jetzt gleich ein Zerstörer, ich wechsle schon mal auf AE-Munition. Und dann zeigt er sich nicht und er zeigt er sich und ich habe eine Downtime und kann mit meinen Granaten nicht schießen, weil ich denke, jeden Moment kommt der Zerstörer. Irgendwann verliere ich die Geduld, wechsle gerade wieder auf AP, 2 Sekunden später, wer taucht auf? Der blöde Ja. Scheiß-Zerstörer. Das passiert mir so oft, was du gerade gesagt hast. So oft. Und vor allem ganz schlimm ist es, wenn es mit einem Schlachtschiff war. Das dauert das ewig, bis du die Munition gewechselt hast. Genau. Und in anderen Tagen, da passt das Timing so genau, dass du das Gefühl hast, du hast dem Papst wahlweise einen RNGesus in der Tasche stecken. Das hatte ich vorhin mit der Momanz gehabt vor kurzem. Ne? Ja, also von daher, es gibt einfach so Tage, da ist der Wurm drin und da kannst du. Also ich habe einen Kollegen, Hallo Frontor, der macht das immer so, wenn er drei dieser Partien gespielt hat und die sind so kacke gelaufen, dann hört er einfach auf. Weil er sagt, an diesem Tag kann es nicht mehr besser werden, weil ich immer verbissener spiele und immer mehr Fehler dadurch produziere. Und von daher habe ich dann am Ende nur noch schlechte Laune. Genau, weil es einfach sind dann halt eigene Fehler, weil man halt zu viel will, ne, und es zu verbissen sieht, was du schon gerade richtig gesagt hast. Das geht mir bei World of Tanks auch. Das ist auch häufiger so, wenn die ersten 3, 4 Runden wirklich in den Sand setzt halt, dann willst du ja mit Macht. Und das wird sowieso schon nix. Dann verreckst du eigentlich sofort. Ja. Oh, das stimmt. Gut, Ja, aber das habe ich das. auch öfters. So viel zu den gewerteten Gefechten, weil wir haben noch zwei Richtig, andere Themen, genau. ich würde sagen. Aber grundlegend tolle Sache, und ich bin nachher wieder unterwegs und daher Storyteller 77, wenn ihr ihn seht, lasst mich in Frieden. Ne? Ja, ich hau dann ab, wenn ich dich sehe. Das ist Haut okay. ihn einfach um. Und wenn ihr zum falschen Capzone fahrt, ne? Meine Granaten fliegen schneller, als ihr fahren könnt. Alles klar? Und wenn er ein Opfer sucht, dann ist Kampfpartie die 45, das bin ich also immer drauf da. Oh. Wunderbar. Gut, aber dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema jetzt einfach mit rein. Und zwar, da hattest du noch gesagt, die italienische Flotte. So, da bin ich jetzt ja Ja. mal gespannt, weil ich weiß, dass Pizza und Pasta aus Italien kommt, aber Schiffe? Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Da erzählst du doch mal, was Schönes von den Schiffen jetzt. Also, ich bin jetzt auf das Thema nochmal neu gekommen, weil auch gerade bei World of Warships Germany auf Facebook das Thema nochmal angestochen wurde. Und zwar hat da ein Björn Unger geschrieben, was man denn für eine Meinung hat zu diesem italienischen Schlachtschiff Roma und ob das Sinn ergibt oder ob man lieber doch die französische Flotte einbaut, weil die schickten sich ja auch an mit der Richelieu und auch diversen anderen Neubauten, der deutschen Kriegsmarine-Einheit zu gebieten. Und da sagen viele natürlich, die Italiener, die konnten noch nichts in dem Krieg. Die haben doch schlechte Panzer gehabt und alles sehr. Mag alles stimmen, die haben auch keine besonders tollen Flieger gehabt. Also nicht die Piloten, sondern ihr Material. Aber Kriegsschiffe, die hatten eine ziemlich beachtliche Flotte im Mittelmeer, denn der Mussolini hat ja Mare Nostrum, glaube ich, war die Formulierung, unser Meer zum Mittelmeer gesagt. Der hat ja diesen römischen Gedanken gehabt, dass sozusagen das wieder die Einflusssphäre Italiens so wie halt unter dem römischen Reich halt entstehen soll. Und dafür brauchte er natürlich eine ausreichend große Flotte. Und die Regia Marina, wie sie offiziell heißt, war keine rein faschist oder war keine faschistische Erfindung, denn die gab es seit 1861. Also ganz regulär Königreich von Italien gegründet, bis eben 1946, also das Jahr nach dem Krieg. Da wurde sie dann offiziell aufgelöst und dann in eine andere Form umgewandelt. Wie sie heißt, ich glaube, Marina Militare, das ist dann so ein bisschen wie die Bundesmarine, na, wie wir sie heute halt haben. Aber bis dahin hatten sie wirklich auch eine beachtliche Zahl von Schlachtschiffen. Die Littorio-Klasse hatte vier Schiffe, oh Gott, die ganzen Namen auszusprechen, konnte die Cavour-Klasse drei Schiffe, Caio Duilio-Klasse zwei Schlachtschiffe und die Dante Alighieri ein Schiff. Das waren die Dreadnoughts, die sie hatten. Und auch eine ganze Reihe von Kreuzern, Pre-Dreadnoughts, Ironclads, Zerstörer, Torpedoboote, Fregatten, Korvetten. Sie hatten sogar eine passable U-Boot-Flottille und wie ich gelesen habe, hatten sich sogar an der Schlacht am Atlantik beteiligt. Und insgesamt hatten diese rund 30 U-Boote über 100 Schiffe der Alliierten versenkt. Dazu gab es natürlich dieses Husarenstück, ich glaube im Hafen von Alexandria war das, wo sie so Kampfschwimmer der italienischen Marine auch britische Kriegsschiffe im Hafen mit Haftminen versenkt haben, was gerade im Mittelmeer zu einer wichtigen Phase des Afrikafeldzugs den Achsenmächten Luft verschafft hat. Von daher, diese Marine auf dem Papier, echt eine super spannende Geschichte, vor allem auch sehr ansprechende Designs. Ich habe dir ja vorhin schon mal gezeigt, die Aquila Nossi, ne? Die Genau. hatten sogar einen Flugzeugträger im Bau, beziehungsweise einen Umbau. Das war vorher ein Passagierschiff, die Roma von 1926. Und die Aquila, die daraus werden sollte, ich glaube, das ist italienisch für Adler, die war auch relativ weit fortgeschritten. Aber die Italiener krankten halt an zwei Sachen im Zweiten Weltkrieg. Und zwar, das war der erste Punkt. Sie hatten bei Kriegseintritt noch kein fähiges oder kein einsatzfähiges Radar. Das heißt, sie waren im Endeffekt auf Taggefechte reduziert. Das heißt, vor Einbruch der Nacht mussten sie wieder in eigenen Gewässern sein, denn die Briten hatten das schon. Das heißt, die Briten konnten also auch bei Nacht kämpfen und relativ zielsicher treffen, während die Italiener halt nur schwimmende Ziele waren im Endeffekt oder blind durch die Gegend ballern mussten. Punkt 2, der sich dann im Laufe des Krieges immer stärker ausgewirkt hat, war der Spritmangel. Das heißt, die Italiener hatten nicht mehr genug Treibstoff, um ihre Schiffe so einsetzen zu können, wie sie es gewollt hätten. Das war übrigens auch dasselbe Problem, das die japanische Flotte zunehmend ab 1943 dann hatte. Trotzdem grundsätzlich einige sehr, sehr spannende Designs, auch wenn sie bei einer Geschichte mal so richtig, ja, würde ich mal sagen, ins Klo gegriffen haben. Denn für die Schlachtschiffe wurde ein sehr innovativer Torpedogürtel entwickelt. Ich suche gerade einen Namen raus, der hat auch so einen lustigen italienischen Namen, irgendwas mit P, nach dem Ingenieur, der es entworfen hat. Torpedogürtel. Hast du denn vielleicht auch für uns so ein paar Daten vielleicht von den Schlachtschiffen oder so, dass wir da vielleicht so mal Vergleich ziehen können? Zum Beispiel zu der Bismarck-Kanonen, was hatten die für Kanonen drauf oder sowas? Kleinen Moment, ja, komme ich sofort darauf zurück. Nehmen wir mal die Littorio-Klasse. Das ist ein Bau von 34 bis 1942 gebaut, hatte eine Länge von 237 Metern, Besatz von 1830 Mann. Höchstgeschwindigkeit von 31,4 Knoten, was ja unglaublich fix ist für ein Schlachtschiff. Wo ist denn hier die Verdrängung? Bla bla bla. Gebaute Einheiten, wie gesagt, vier Stück davon. Verdrängung maximal 45.752 Tonnen, also durchaus respektabel, wenn auch natürlich noch weit unterhalb der Yamato. Und bewaffnet war das Ding mit 9 Geschützen, 38,1 cm, L50. Also das waren dann drei Dreiertürme sozusagen. Von der Anordnung, so wie bei Scharnhorst und Gneisenau, wenn ich mich nicht irre, aber mit dem Kaliber von Bismarck und von Tirpitz. Das heißt, nach vorne hin schon mal 6 Rohre, das heißt in der Offensive relativ stark. Das merkt man auch ganz gut in World of Warships, wenn man mit einem Schiff und 6 Rohren geradeaus auf ein Schiff zufährt, das einem die Breitseite zeigt, kann das Schiff zu einer Breitseite verhältnismäßig mehr Kanonen zum Einsatz bringen, zeigt aber auch dann halt die Seite, wo man halt dann auch mal den einen oder anderen Zitadellentreffer oder kritischen Treffer dann erlangt. Während kritische Treffer oder Zitadellentreffer von einem Schiff, das nur den Bug zeigt und damit eine relativ kleine Trefferfläche bietet, relativ schwer zu erwischen ist. Also von daher auch platzsparend oder gewichtssparend diese Drillingstürme, deswegen wurden die auch von verschiedenen Nationen eingesetzt. Ja, wie gesagt, dieser Panzergürtel, der hatte allerdings einen erheblichen Nachteil. Der war eigentlich dazu gedacht, sehr innovativ, die kinetische Energie und die Explosionsenergie der Torpedos abzufedern und umzuleiten. Bei der Form hat man aber einen Gedankenfehler gemacht, so dass das Gegenteil erreicht wurde. Die ganze Energie wurde auf einen Punkt im Endeffekt gebracht und das leider an sehr kritischen Stellen. Das heißt, die italienischen Schiffe waren zum Teil extrem anfällig für Torpedotreffer. Obwohl sie es eigentlich verhindern wollten dadurch, ne? Korrekt. Das ist also, dieser Torpedoschutz war nicht nur sinnlos, sondern negativ. Er hat sogar das Problem noch verstärkt. Das muss man sich mal geben. Ja, Ist natürlich schade, das ist schon ein Griff ins Klo. Da entwickelst du und ne? machst und tust, um dem wirklich entgegenzuwirken, ne? Und ich sag mal, das, was du machst, ist, ja, im Prinzip sage ich mal, das ist wie ein Airbag, den du hast, aber wo dann irgendwie Schrapnellsplitter rausfliegen. Ja, dumm gelaufen, würde ich dann sagen, ne? Naja, weil das abfedern soll, ja, weil es wirklich, es sollte ja abgefedert werden und im Endeffekt dadurch, dass sie es halt falsch berechnet hatten und ja, nicht testen konnten oder keine Zeit hatten oder weiß der Geier warum, haben sie es dann, ja, das wollte ich schon sagen, es wurde verstärkt und ja, es war wirklich ein Griff ins Klo. Ja, und wenn ich da meine, die Schiffe hier wirklich ins Spiel kommen würden, und bei diesen ganzen Torpedos, die es bei World of Warship gibt, ist das natürlich ein großer Nachteil, ne? Ja, ich glaube nicht, dass sie das so mit reinnehmen werden. Also wenn du, dass ein Torpedo dann, was weiß ich, keine Ahnung, noch einen Multiplikator vom Schaden herkriegt. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das wäre dann schon ziemlich hart. Ja, das wäre sehr hart. Ja, also das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Also wenn sie das machen, dann wird es halt auch, wer wird dir das denn dann auch spielen wollen, ne? Also ich kann mir das leider so nicht vorstellen. Also von daher finde ich es auch ganz gut, wenn Wargaming da im Endeffekt dann ein bisschen von der Realität halt abrückt. Aber ich komme übrigens der Sache näher, weil hier habe ich zumindest mal schon mal einen Torpedoschutz. Aufgrund einer Konstruktionsschwäche im Torpedoschutz kam es dabei zu schweren Schäden, welche die Rückkehr des Schlachtschiffs nach Italien erzwang. Ach, verdammt, ich suche nach den Namen. Ah, Also ich hab's also schon. es gab ja Ja. 4 Stück von den, also ich habe es auf Wikipedia gerade nebenbei mal offen. Es gibt ja 4 Stück von dieser Littorio-Klasse, ne? Ja, es gab 4 Stück davon, also relativ viele. Ich habe es übrigens gefunden. Pugliese Torpedoverteidigungssystem. Ich lese es mal vor. Dieses Torpedoverteidigungssystem war ein passives System zur Verminderung des Schadens durch Torpedos bei Schiffen. Es wurde Anfang der 1930er Jahre vom italienischen Chefkonstrukteur Umberto Pugliese entwickelt und galt als innovativer Ansatz. Es wurde in den neuen italienischen Schlachtschiffen der Littorio-Klasse eingebaut, sowie auf den älteren Schiffen der Conte di Cavour-Klasse und Caio Duilio-Klasse bei Modernisierung nachgerüstet. Im Einsatz erwies sich das System aber als katastrophale Fehlkonstruktion. Wirkungsweise. Das System bestand aus einem großen Zylinder, der mit kleinen, wasserdichten Röhren gefüllt war und in der jeweils äußersten Kammer des Schiffsrumpfes angebracht wurde. Der Theorie zufolge würde die von der Explosion eines Torpedos erzeugte Druckwelle den großen Zylinder zerstören und dabei ihre Energie verbrauchen. Der Großteil der im Zylinder enthaltenen Röhren sollten intakt bleiben und die Überflutung der getroffenen Abteilung begrenzen, da das Wasser nicht in die Röhren eindringen konnte. In der Praxis jedoch blieb der Zylinder intakt, denn die Druckwelle einer Explosion nahm den Weg des geringsten Widerstands um den Zylinder herum und wurde so mit voller Wucht auf das Schott an der Innenseite der Kammer geleitet. Aua, aua. Tja, dazu noch, dieses Schott war jedoch konkav geformt, dass es an die Form des Zylinders angepasst sein musste, um diesen in seiner Position zu halten. Dies war die ungünstigste Form, um einer Druckwelle standzuhalten. Ähnlich einer falsch herumgebauten Staudamm wurde die gesamte Energie auf einen Punkt fokussiert, was zum Bruch des Schotts und Wassereinbruch in die dahinterliegenden Abteilungen führte. Oh, oh, oh. Also nicht wirklich gut. Also ich weiß auch nicht. Ich halte diesen Chefkonstrukteur Umberto Pugliese für einen britischen Saboteur. Ja, der war bestimmt nachher auf und davon. Die müssen die gemartert haben. Also das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Da entwickelst du sowas halt. Und ich meine, das muss doch irgendwo mal getestet werden. Und wie gesagt, das ist wie ein Airbag mit Schrapnellsplittern halt. Ne? Und da wunderst du dich, wenn die Nase abgeschnitten ist. Also das ist ja, weiß ich nicht. Also, du fragst dich, hat das denn keiner mal getestet? Ja genau. So, sind die alle irre? Also das ist ja, ne, ich meine, da wird ein Schiff oder so ein ganzer Gürtel drum gebaut. Ich meine, das hat ja auch richtig Kohle gekostet und Ressourcen und weiß der Kuckuck was. Ne? Und das hat ja auch ewig gedauert, diesen Kram da anzuflanschen und sowas halt. Ne? Und keiner testet so einen Scheiß. Da wird gesagt, ist gut. Alle nicken es ab, weil sie keine Ahnung haben. Und dann wird es rangeflanscht und dann wird die Karre gesprengt. Und vor allem, wir haben ja auch die älteren Schiffe noch nachgerüstet damit. Also. Ja. Ne, ja, von mir steht auch noch, zusätzlich verbrauchte das System ein relativ großes Volumen, das nicht anderweitig verwendet werden konnte. Das heißt, die haben also auch noch diesen, nicht nur diesen tödlichen Ballast, so muss man ja sagen, ne, noch mit sich herumgeschlürt. Unfassbar. Naja, also ich hoffe, dass das nicht im Spiel sein wird in irgendeiner Form, sondern dass man davon ausgeht, dass man wieder umgerüstet hat auf einen konventionellen Torpedo-Verteidigungsgürtel. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da was kommt. Also jetzt gerade in-game, das werden die, glaube ich, nicht machen, weil wie gesagt, dann müssten sie ja auf jeden Torpedo Multiplikator nehmen und du bist ja teilweise eh schon genug gestraft, wenn du so ein Ding frisst oder auch zwei. Und wenn es dann noch mehr Schaden gibt, außer sie würden es vielleicht dann wieder mit mehr HP ausgleichen, aber nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es machen. Aber dann kann ich mir wieder vorstellen, was dann passieren wird, wenn das wirklich so sein sollte, die kommen ins Spiel und die werden dann dadurch nicht versenkt. Ja, dann sind wir die Leute da, ja, warum ist das Schiff so nicht so, wie es wirklich war? Ja, gut, das wird es halt immer geben. Aber ich sag mal, in diesem Fall musst du wirklich sagen, Gameplay first. Und von der Optik, ich meine, ihr habt euch jetzt ja mal die Lotorio-Klasse angesehen. Das Sehr sind schön. Schöne Schlachtschiffe. Und vor allem, bis glaube ich 1943, da haben sie es dann nachgerüstet, oder 42, fehlte. Und die Sache mit dem Torpedogürtel waren die halt auch modernster Bauart. Ja, sieht auch schön aus. Ich habe das Mädchen vor mir, also sei doch ein schönes Schiffchen. Definitiv, ja, ich sag mal, wenn die wirklich kommen würden, glaube ich, ja doch. Definitiv würde ich da auch Richtung Schlachtschiff gehen. Oder wenn ihr auch mal die Vorläufer, die sie ja noch umgebaut haben, diese konnte die Cavour-Klasse, das sind der Dreadnoughts aus dem Ersten Weltkrieg, von 1910 bis 1915 gebaut, auch das sind schöne Schiffchen. Und die wurden ja umfassend modernisiert. Also wenn man sich die mal anguckt, wie die dann halt 1938 aussieht, hier bei Wikipedia sieht man es ja ganz unten da in Neapel, hat die auch ein recht modernes Erscheinungsbild. Also das ist genauso wie bei der japanischen und der US-Flotte. Es gibt da eine Menge Schiffe, die die Italiener halt auch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges mitgebracht haben, was ja viele vergessen. Die Italiener standen ja ab 1915 auf Seiten der Alliierten und von daher haben die auch nicht so viel verloren, denn ihre Aufgabe war es, die österreich-ungarische Monarchie bzw. ihre Flotte im Hafen von glaube ich, Triest halt einzusperren, was ihnen auch gelungen ist. Das wissen ja auch wieder heute viele nicht. Die Österreicher hatten im Ersten Weltkrieg tatsächlich eine Hochseeflotte. Wo haben sie die zu Wasser gelassen? Im Staudamm? Okay. Triest, sag ich ja. Österreich war ja da unten, Kroatien noch so ein bisschen in die Ecke, ne? Mhm. Das gehörte halt zu Österreich-Ungarn. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte von ihrem modernsten Dreadnought, der Svend Istvan. Oh Gott, das ist ein furchtbarer Name. Ungarisch. Das war das modernste Schiff, was sie hatten. Und das ist von einem italienischen Holztorpedoboot mit, ich glaube, zwei oder drei Mann Besatzung und zwei Torpedos in einem Angriff versenkt worden. Eieiei. Ja, die haben den Okay. Torpedogürtel nicht weit genug nach unten gezogen. Und die Torpedos von diesem Torpedoboot sind halt knapp darunter eingeschlagen. Und damit war die Sache durch. Im wahrsten Sinne. Okay. Mal so eine Frage, was mich mal interessieren würde, was mich auch blendend interessiert. Mal jetzt mal von diesen Schiffchen abgesehen. Habt ihr eigentlich schon irgendwie eine Ahnung, was bei den russischen Schmeichel vorkommen würde oder wird? Habt ihr da irgendwas in petto oder wisst ihr was da? Boah, also das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich muss auch sagen, was die russische Flotte angeht, bin ich alles andere als ein Experte. Ich kenne ein Schiff, was die Russen hatten. Das wurde 1911 gebaut. Und das war, ist das die Gangut, heißt die, glaube ich. Und die hat zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, ich habe ein Bildchen vor mir, die hat 3, 6, 9, 12 Kanonen drauf. Nicht schlecht. Die hat 4 Geschütztürme. Und da wurden 4 Stück von gebaut. Und die wurde halt umbenannt von den Russen damals. Also, ich wollte dich jetzt nicht aus dem Takt bringen, aber das ist mir Nee, gerade so durch den ist Kopf so spannend. gegangen. Und die wurde, wie gesagt, 1911 fertiggestellt und genau 4 Stück haben die davon gebaut. Das ist sehr interessant, weil ich denke mal, das Schiffchen wird als Schlachtschiff auch kommen. So in den 1er, 2er, 3er Bereich. Ich muss sagen, ich bin schon neugierig auf die russischen Schiffe, weil ich mag die, also vom rein äußerlichen, die russischen Flugzeug- und Panzerdesigns nicht so gerne. Also ich bin nicht so ein Fan der T-34 noch am ehesten, aber ich finde die russischen Panzer, da fehlt irgendwie so das gewisse Extra oder das Besondere, und dasselbe gilt auch für die Flieger. Aber bei den Schiffen könnte ich mir vorstellen, dass diese russische Designphilosophie vielleicht doch meinen Geschmack trifft. So Ja. unterschiedlich sind aber auch Geschmäcker, weil wie gesagt, ich finde die russischen Panzer nämlich, also vom optischen teilweise echt ganz gut. Und also jetzt gerade Ingame, sowieso so T-44 finde ich total klasse oder so weiter, oder auch gerade die Delta-Panzer jetzt, also die IS-Geschichte von den Heavies her, die gefällt mir vom optischen ziemlich gut. Ne, weil es ist immer ein bisschen was anderes halt. Ne? Also Jetzt wir, wollte ich dir gerade. Achso, Entschuldigung. Unhöflich. aber so gehen halt wirklich Geschmäcker auseinander halt. Ne? Also ich sag auch mal, er ist halt Geschmackssache. Der eine hat halt Geschmack, der andere nicht. Ne? Ich wollte dir auch gerade mal das Bild Du schicken, was ich gemeiner da Hund. vor mir habe von der Gangut, aber ich kann dir leider das hier nicht schicken, habe ich keine Rechte für. Ich Können wir uns das da nächste Mal übrigens ja hier mal gerade angucken? mal. Ich habe ja gerade unten gerade mal ein Bildchen oder ein Video noch verlinkt an die Kollegen im Teamspeak. Der Untergang des Sven Ischwan ist übrigens der erste Untergang eines modernen Schiffes, das zufälligerweise von der Kamera aufgenommen wurde. Denn auf dem Schwesterschiff war ein Kamerateam, das diese Fahrt und den Einsatz dokumentieren sollte. Und leider haben sie dann halt den Untergang dann halt ja filmen können. Und diese Tragödie. Also von daher, das ist ein ganz, ganz wichtiges militärhistorisches und zeitgeschichtliches Dokument, kann man sich auf YouTube anschauen. Untergang der Sven Ischwan. Gibt es auch eine super interessante Dokumentation dazu? Heißt Tauchfahrten, Tote im Morgengrauen, der Untergang des Sven Ischwan. Ist auch eingeflochten mit nachgestellten Szenen und auch ein bisschen Computergrafik, wenn ich mich nicht irre. Habe ich sehr, sehr spannend anzusehen. So, Ja, ich ich werde jetzt nachher aber nochmal mal wieder einschalten. langsam die Reißleine ziehen müssen, was die Zeit nämlich angeht. Na Deswegen klar. würde ich uns einfach mal weiter durchwinken zum Schiff der Woche. Was jetzt auch, ja, da hatten wir uns ja die New Mexico ausgesucht. Also sprich, die Ja, würde ich sagen, lass hatte sich Tommy Tommy, ja, ne? Als genau, erste. hatte sich Tommy ausgesucht und den werden wir dann mal, ja, so, ich habe es jetzt einmal aufgerufen. So, ja, dann schieß mal los. Was gefällt dir an dem Kahn? Warum Schiff der Woche? Was gefällt mir? Also ich sag mal, erstmal, es ist klein. Es ist nicht so groß. Ich finde, da ist dann auch, zum Beispiel, wenn man ja mal die japanischen Schiffe anguckt, die sind ja alle lang groß, ne? Und wuchtig. Das finde ich halt bei den New Mexico halt nicht der Fall. Die ist schön klein. Gut, die hat natürlich auch ihre Nachteile, aber ich sag mal, erstmal hat sie natürlich 12 Schuss, ne? Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ich glaube, die Nagato, wie viel hat die, glaube ich, 8 oder 9? Acht. 8. Ne? Und da kommen schon mal ein paar Kügelchen mehr drauf, ne? Und ich mache mit der gerne, oder spiele mit der gerne, weil ich komme ja sehr gut mit klar und mache viel bei den japanischen Schiffen, da na sagt schon, wie heißt das nochmal? Zitadellentreffer. Lässt sich sehr, sehr gut spielen, hat auch eine gute Anti-Air. Wenn halt mal Fluchtdurchdringer im Spiel sind, ist das auch kein Problem. Da habe ich den Captain schön geskillt. Ja, holt man schon mal schön Fliegerchen runter. Also die macht mir schon viel, viel Spaß. Gut, er hat natürlich, die Feuerreichweite ist jetzt nicht so, der hat 17,3 Kilometer. Naja, gut, lässt sich rüber streiten. Aber wenn man da die richtigen Module reinpackt, dann hat man ja noch mal ein bisschen Wasser. Zum Beispiel Höchstfeuerreichweite nochmal 16% drauf. Ja, dann hat man ja nochmal die Flieger, dass man auch nochmal ein bisschen weiter schießen kann, obwohl das nicht so mein Ding ist. Ich treffe da mal so wenig mit. Aber so, sag ich mal, vom Aussehen her gefällt die mir auch sehr, sehr gut. Also besser wie die japanischen Schiffe. Also, ja. Ich kann nur zustimmen, grundsätzlich bin ich in New Mexico selber noch nicht gefahren. Ich kenne sie halt nur von der Gegenseite und Schiffe und deren Leistung kann man ja oftmals auch gut einschätzen, wenn man häufig gegen sie antreten muss. Und ich muss sagen, mit meiner Fuso habe ich die New Mexico gehasst. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wieso? Die Fuso hat auch 12 Kanonen, die hat eine deutlich größere Reichweite und so fort. Aber du machst mit der Panzerbrechle-Munition der Fuso und ihren 356 mm Kanonen, die übrigens auch die New Mexico hat, auf große Distanz relativ wenig Schaden auf der New Mexico, weil die offensichtlich einen sehr starken Panzerschutz hat im Vergleich zur Fuso. Die Fuso ist da deutlich schwächer gepanzert. Und man hat nicht immer die Chance, die ganze Zeit auf die New Mexico auf große Distanz rumzuballern. Zwar ist man schneller, ein bisschen, ein paar Knoten, aber nicht jede Map und nicht jede Kampfsituation lässt das halt zu. Und manchmal steht plötzlich auch hinter der Insel, gerade auf Hotspot, plötzlich so ein Schlachtschiff, das man vorher nicht gesehen hat. Und das knallt einem dann auf 10, 12 Kilometer eine volle Salve rein. Denn obwohl die New Mexico nur 356er hat, reicht dieses Kaliber, um eine Fuso mal ihr mal richtig weh zu tun, auf mittlere bis kurze Distanz. Auch eine Nagato kann man damit sehr, sehr weh tun. Auch richtig, genau. Wenn die Nagato allerdings die Gelegenheit hat, sie frühzeitig unter Feuer zu nehmen, mit 410 mm kommt die Nagato bei der New Mexico natürlich durch. Ich hatte heute diese Situation auch auf Norden. Da kam eine New Mexico bei A um diese hohe Felseninsel herumgefahren. Ich habe sie halt schon auf 20 Kilometern gesichtet bekommen und habe ihr dann halt auf große Distanz eine panzerbrechende Granate nach der anderen um die Ohren gehauen. Und dann war sie schon so auf knapp die Hälfte ihrer Strukturpunkte runter und dann hatte sie keine Lust mehr und ist abgedreht. Ja gut, das ist natürlich klar. Die Reichweite ist natürlich dann wirklich sehr entscheidend. Ne? War auch optimale Situation für mich, weil es war nichts anderes mehr in der Nähe gerade. Das Spiel war gewertetes Gefecht. Es waren insgesamt wenig Schiffe. Ich war unbedrängt. Ich musste auf keine Flieger achten. Ich musste nichts weiter cappen in dem Moment. Von daher konnte ich natürlich alle meine Vorteile, weißt du, wie so beim Grand Hunt, beim Skat, konnte ich dann halt einfach mal alles so richtig schön runterspielen. Ja, klar, nur logisch. Ich sag mal dann, klar, ich sag mal auf Entfernung und wenn du natürlich auch deine Kügelchen richtig einsetzt und dass die auch wirklich gut treffen, ja, dann hast du natürlich wirklich ein Problem. Ne? Aber ich sag mal, wenn du natürlich mit der New Mexico richtig schön rankommst, dann sieht das natürlich irgendwie anders aus. Definitiv. Und deswegen, also für mich gehören die amerikanischen Schlachtschiffe, ich will jetzt nicht sagen Angstgegner, das ist zu viel, aber ich habe großen Respekt mit meiner Nagato vor ihnen. Ja, aber ja, das ist doch auch schön, wenn du, da muss ich mal kurz einhaken, wenn du halt sagst von wegen, ne, ich habe großen Respekt mit meinem japanischen Schlachtschiff vor einem amerikanischen Schlachtschiff. Andersrum ist es ja natürlich ja trotzdem auch so halt, ne, wenn du ein paar Lucky Punches setzt oder so weiter, dann kriegt die natürlich auch ganz ganz gut eine rein. Und ich finde aber dieses Rondell, was sich halt in World of Warships bewegt, das finde ich wirklich ganz gut halt, ne, weil man sagt, ah, mit dem habe ich da vor ein bisschen Bammel, mit der Klasse oder mit dem Schiff, ne, also es läuft hier vielleicht nicht so gut, habe dann wieder andere Stärken, das finde ich, macht es aber abwechslungsreich und wirklich interessant. Ja, zum Beispiel diese Schlachtschiffe, wie ihr schon sagt, die amerikanischen, also ich finde die sehr gut, ich fahre die auch lieber. Ich habe ja auch die Montana. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Schiffchen. Das ist eine gute Zehner, aber. Ne? Die Montana ist echt ein Brecher, das muss man wirklich sagen. So, die Montana, die ist, wenn ich sie nebeneinander stelle, glaube ich, Yamato Montana würde ich immer zum Montana, glaube ich, tendieren. Vom Aussehen zu Yamato finde ich hübscher, aber den Montana bietet das ausgewogene Paket. Aber ich muss mal in diesem Zusammenhang auch, glaube ich, eine Lanze mal für die Colorado brechen. Die ist ja momentan so das Hassschiff. Die kann ja irgendwie gefühlt niemand richtig leiden. Ne? Ja. Die Colorado hat einen großen Vorteil gegenüber ihrem Vorgängerschiff und das ist das Kaliber. Die hat halt 406 mm, also das sind mal 50 Millimeter mehr an Kaliberlänge und hat damit halt auch einen entsprechend schweren Punch. Das heißt, aber weniger Schuss. Richtig, sie hat halt nur 4 Zwillingstürme, das heißt 8 statt 12. Aber wenn man mit dem Ding zielen kann, dann macht man damit auch echt gute kritische und das durchaus auch auf etwas größerer Reichweite. Also die Reichweite ist ja wie die Schussreichweite ist ungefähr dieselbe. Nein, weitaus weniger. Die hat nur 15,2 Kilometer. Okay, 16,7 ist es mit Upgrade. Ne? Mhm. Aber du machst halt die kritischen. Wenn du dann triffst, dann machst du halt auch die kritischen. Ja, gut. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein Schlachtschiff jetzt außer New Orleans mich entscheiden müsste, also dann würde ich doch lieber zu der Nagato greifen, weil da die Nagato weitaus größere Vorteile hat als die Colorado. Also viel, viel mehr. Erstmal die Schussreichweite, ja, das ist schon mal entscheidend, würde ich sagen. Ja? Weil wenn ich sage mal, ohne die Ausbauten und alles, 15,2 Kilometer für ein 7er Schlachtschiff ist das ja sehr wenig. Ja, ich sag mal, okay, im direkten Vergleich würde ich mich auch immer für die Nagato entscheiden und die Colorado ist sicherlich kein gutes Schlachtschiff, aber ich will damit nur sagen, sie ist nicht so schlecht, wie sie oftmals gemacht wird. Viel ist es aber auch so, man muss sich auch auf viele Sachen ja auch wirklich einlassen. Also die Erfahrung habe ich gemacht, auch gerade bei, ich sag mal jetzt bei World of Tanks war es auch so, dass du kannst nicht den einen Panzer wie den anderen spielen. Und genauso ist es mit den Schiffen ja auch. Du kannst nicht, obwohl es die gleiche Klasse vielleicht ist, die exakt gleich spielen halt, sondern man muss sich immer, ja, bedien dich ihrer Stärken und vermeide ihre Schwächen halt. Und ich denke mal dann, klar gibt es immer irgendwelche Kisten, wo du denkst, komm, versenk dich bloß selber, haben wir unsere Ruhe. Aber ich sag mal, jedes Schiff hat ja irgendwo schon seine Daseinsberechtigung. Ja, und ich finde die Colorado auch mit ihrer Flugabwehr, also gepimpt, mit vollen Upgrades hat die auch 53, also mit dem höchsten Rumpf will ich damit sagen, 53 und das merkst du schon. Also wenn ich da mit meiner Hyrio, mit meinen Papierfliegern an eine Colorado reingehe, dann verliere ich unglaublich viele Flugzeuge, mehr als wenn ich natürlich an die Nagato gehe. Ja, die Nagato hat. Wenn du auf den Captain geskillt hast mit dem Vierer-Skill, dann ja, dann hast du wirklich Probleme mit dem Flugzeugträger. Ja, also von daher, die Colorado ist nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf, das will ich damit eigentlich nur sagen. Und natürlich, klar, sobald du Tier 8 bist, die North Carolina, das ist natürlich mal eine ganz andere Hausnummer, das ist ein richtig geiles Schiff und das ist dann die Belohnung dafür, dass man doch relativ lange auf einem mittelmäßigen Pott herumgedumpelt ist. Ja, das stimmt, die habe ich auch gerne gefahren, die hat Spaß gemacht. Gut, ja. Ich muss mal wieder zwischengrätschen. Wir nähern uns schon wieder der Deadline hier. Wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Ja, und möchte damit dann halt auch den 5. Klabauter-Class dann so langsam dem Ende zuneigen. Auf jeden Fall erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Tommy, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hat mir doch viel, viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch den einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer, sag ich mal, wiedersehen werden auf unserer Seite World of Warship Germany. Würde mich freuen. Schaut einfach mal vorbei. Ja, ich werde den Link unten reinhauen. Also wie gesagt, schaut's einfach mal rein. Also derjenige von euch, der auf Facebook unterwegs ist, halt klickt einfach mal drauf, joint der Gruppe, diskutiert ein bisschen mit den Leuten. Ist eigentlich immer ziemlich lustig. Ja, auch an dich, Olli, wieder vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Gerne noch, hat auch viel Spaß gemacht, weil ihr mich habt so lange über die italienische Flotte schwadronieren lassen. Ja, das war der Vorteil. Du kamst mit dem Thema ja auch an und hast dementsprechend natürlich auch ein bisschen Vorarbeit betrieben. Und da habe ich dann gesagt, komm, lass ihn bloß machen. Ja, vor allem, ich habe echt nur an der Oberfläche gekratzt. Also ich habe mal in den letzten Wochen angefangen, mir mal die verschiedenen Seeschlachten im Mittelmeer von 1941 bis 43, 44 mal durchzulesen. Da sind unglaublich spannende Sachen dabei, die wir echt null auf dem Radar haben. Die waren mitunter wesentlich interessanter als das, was mit Bismarck und Tirpitz gelaufen ist. Ja, man hat ja immer so eine Schlachtnamen, wie zum Beispiel mit Bismarck, Tirpitz, Scharnhorst oder so weiter. Das sind ja Namen, die sind einem ins Gedächtnis gebrannt, gerade jetzt hier in Deutschland. Ich meine, wie gesagt, aus Italien kommt halt Pizza und Pasta, ne, umgangssprachlich. Und da war dann halt wie, die hatten Marine. Ja, okay, die werden schon Marine gehabt hatten. Ist ja ein Meeresland. Ne? Also die haben ja dann ganz viel Meer um sich rum halt. Also werden die schon eine Marine haben. Aber man hat es nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, wenn man da nicht, sage ich mal jetzt wirklich natürlich begeisterter Schiffe-Fan oder auch Historiker-Fan, sage ich mal, von den ganzen Seeschlachten ist. Von daher finde ich das schon interessant halt, ne, wenn das dann auf einmal so viel ist. Also ich war dann auch perplex, als ich mal nachgeguckt habe, dachte, boah, die haben ja wirklich eine Flotte gehabt teilweise. Und ja, ne, also das war ja schon aller Ehren wert. Nee, also auf jeden Fall sehr interessant, sich das mal anzugucken. Und wenn sie denn vielleicht kommen werden, dann werden wir uns die auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht bekommt man da ja irgendwann mal offizielle Infos von Wargaming. Ich habe ja schon eine offizielle Info dazu. Ja, ich war doch im Januar, Februar, Monatswechsel diesen Jahres bei Wargaming in St. Petersburg. Und da hat uns der Geschichtstyp, oh Gott, jetzt ist schon spät am Abend, ich merke es. Der Historiker, das war's. Der Historiker, der für Wargaming und beziehungsweise für die Leicester Studios arbeitet, erzählt, dass er erst vor einiger Zeit in Italien in den entsprechenden Archiven unterwegs war. Ah. Da haben wir natürlich große Augen gemacht. Ach, kommt die italienische Flotte. Der so, also das muss das jetzt nicht unbedingt heißen. Wir haben da nur auch Unterlagen abgeglichen und die haben ja auch russische Schiffe gebaut, was übrigens stimmt, tatsächlich. Also für Russland wollten sie Schiffe bauen, die sind dann doch in Italien verblieben. Mhm. Und da haben sie versucht, so ein bisschen rauszureden, aber man merkte schon, dass sie da nicht nur wegen irgendwelchen russischen Unterlagen gewesen sind. Also hatte ich zumindest den Eindruck. Vielleicht ist das ja auch die Überraschung, die sie haben. You'll never know. Also mal sehen. Ja, schauen wir mal. Abwarten. Gut, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sonst überziehen wir hier wirklich zu maßlos. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ja, herzliches Dankeschön an euch beide. Ich hoffe, euch da draußen, den Zuhörern, hat der 5. Klappertercast auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder irgendwelche Kritiken habt oder meint, worüber wir diskutieren müssen, haut das unten in die Comments rein, entweder bei YouTube oder auch bei iTunes, da kann man das ja auch drunter schreiben, habe ich gesehen. Und ja, macht das einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, welche spannenden Themen und welchen tollen Gast wir dann begrüßen können. Dann sage ich nochmal, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.